Nach einer Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Dynamus lief am 12. Februar das Raketenverfolgungsschiff Howard Lorenzen von der USA Marine in den Hafen Busan ein. Es ist das erste Mal, dass dieses Kriegsschiff mit den Radargeräten Expand und Expand in Südkorea erschien. Unter dem Vorwand der Gegenmaßnahme gegen die angebliche Provokation Nordkoreas verstärken die USA gegenwärtig auf der koreanischen Halbinsel und in deren Umgebung massenweise ihre Streitkräfte. Dazu gehört auch die geplante Stationierung des Raketenabwehrsystems SAT. Die Amerikaner wollen für die gemeinsame Militärübung im März in Südkorea den atomgetriebenen Flugzeugträger Kalbinson einsetzen. Auch die strategischen Atombombergeschwader auf der Insel Guam und in den USA sowie die Stealth-Kampfflugzeuge auf dem Festland und der Insel Okinawa von Japan sind in Bereitschaft zum Start nach Südkorea.